Ein falsches Pferd hat Ted der arme englische Farmer gekauft. Wie soll so ein Vollblut das steinige Feld pflügen? Die Farmersfrau schimpft. Ted, du musst ihn zurückbringen. Du bringst ihn auf der Stelle zurück. Nein, bitte bringt ihn nicht zurück. Bittet der Farmersohn Albert. Das Einstiegskapitel von Gefährten, bevor der Erste Weltkrieg ausbricht, erzählt vom Beginn der großen Freundschaft zwischen Albert und Joey, dem Vollblut, der den Job als Ackergaul wieder erwarten, brillant bewältigt, trotz all der Felsbrocken. Braver Junge! Joey rettet damit die Familie vor dem Großgrundbesitzer. Unglaublich, jetzt guckt sich das einer an. Doch mit dem Ausbruch des Krieges beginnt das eigentliche Drama. Albert verliert Joey an die Armee. Er hört bloß auf mich, Sir. Er scheut bei jedem Geräusch. Würdest du ihn mir leihen, Albert? Als mein persönliches Pferd? Ich verspreche dir von Mann zu Mann, dass ich für ihn sorge. Und wenn ich kann, dann bringe ich ihn dir wieder zurück. Das wird diesem Offizier nicht gelingen. Er stirbt beim ersten Angriff. Joey aber zieht weiter über die Schlachtfelder von einem Herrn zum nächsten. Wenn Steven Spielberg in Gefährten die britische Kavallerieeinheit im Getreidefeld aufsitzen und die deutschen Stellungen angreifen lässt, dann blitzen in dieser Szene Erinnerungsfetzen auf, an die anderen Monumentalepen der Filmgeschichte, Lawrence von Arabien, Dr. Zhivago. Ja, Spielberg verbeugt sich in seinen großen Panoramen meisterhaft vor den alten Meistern. Die Bilder also sind makellos, aber sonst... Und wenn die Fahrzeuge kaputt gehen und sie die Pferde brauchen, dann sehen wir uns an der Front. Und dann haben wir uns ja wieder. Gefährten fügt sich erstaunlich nahtlos in den Erzählkosmos von Steven Spielberg ein. Wenn man unheimliche Begegnung der dritten Art oder E.T. der außerirdische Revue passieren lässt, so ging es immer um die unverbrüchliche und scheinbar unmögliche Freundschaft, die sich bewähren muss. Der Außerirdische in E.T. oder jetzt Joey, das edle Vollblut in Gefährten, beide sind sie nicht von dieser menschlichen Welt. Das Pferd in seiner Schönheit wie Unschuld, dem sein menschlicher Freund Albert über die Schlachtfelder des Ersten Weltkrieges folgt, nur um das Pferd nach Hause zu holen, das ist eben die universale Grunderzählung über Freundschaft, und sie ist Spielberg pur, ohne Frage. Doch die Erinnerung an das alte epische Hollywood-Kino, John Ford, King Vidor, Victor Fleming oder David Lean, und die sich so kurz einstellende nostalgische Rückschau verwandelt sich schnell in Wehmut, wenn man nur für einen Moment aus diesem Rausch der Bilder von Gefährten erwachend sich der Wahrheit stellen muss. Gefährten präsentiert Figuren, die eindimensional bleiben. Sie zeigen keine Widersprüche, wie beispielsweise der selbstverliebte Macho Red Butler sie verkörpert oder die verwöhnte liebende Zicke Scarlett in Vom Winde verweht, eine Dame, der ja am Ende durchaus ein gehöriges Maß Schizophrenie diagnostiziert werden kann, was sie retrospektiv natürlich umso interessanter macht. Nichts Kantiges, Eckiges oder Vergleichbares in Gefährten. Albert ist treu, Joey, sein Wallach, ist treu, Punkt, nicht mehr. Und damit eben zu wenig. So versinkt Steven Spielbergs Figurenensemble in Schablonen, von wenigen Ausnahmen abgesehen. Der französische Großvater ist eine davon. Grandios Neil Aristrup, der versucht, seine Enkelin über die Kriegszeit zu retten. Was ist das? Ein Pferd, das sich ins Niemandsland verlaufen hatte. Was für ein Pferd? Ein wunderbares Pferd, wenn Sie mich fragen. Oder Hinnerk Schönemann als deutscher Soldat, der mitten im Niemandsland das Pferd Joey aus dem Stacheldraht herausschneidet, kurz bevor das große Schlachten weitergeht. Eindrucksvolle Momente in Gefährten, wie gesagt, dann, wenn das Monumentale nicht schon jede Emotion überwältigt hat. Die großen Bilder und dieser Bigger-than-Life-Eindruck, den Spielberg erzeugt, können aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass hier keine große Erzählung gelungen ist. The courage of this boy and what he endures and what he overcomes. And it's also about the courage and the tenacity of this extraordinary animal. Es gehe vor allem um den Mut, die Zähigkeit, die Beharrlichkeit dieses Jungen und der des Pferdes, sagt Regisseur Steven Spielberg. Dass der Krieg in Gefährten aber zum Schicksalshaften, zum Naturgegebenen und zur Hintergrundfolie verkommt, auf der dann die große Freundschaft umso edler aufscheinen kann, das ist dann leider die andere Seite. Einen dunklen Blick auf die Welt, den konnte Spielberg eben noch nie aushalten in seinen Filmen. Und am Ende? Wie wahrscheinlich ist es bei dieser Art von Film, dass Albert und sein treues Ross Joey nicht wohlversehrt nach Hause kommen?